Halli, hallo, hallöle. Wir sind's wieder. Rim Protection. Christoph und Ralf. Ralf und Christoph. Halli, hallo. Schön, dass wir schon ein paar Kommentare und Feedbacks zu unserem ersten Podcast hatten. Dementsprechend haben wir uns entschieden, wir ziehen heute gleich einen zweiten nach. Der wird aber nicht ganz so lang. Wir wollten einfach nur einen Feedback aufnehmen, das uns da gesagt hat, dass es schön wäre, wenn wir mal so ein bisschen Intro zum Thema Basketball machen, damit bestimmte Termini vertraut sind und so weiter und das auch offener ist für Leute, die vielleicht erst anfangen, Interesse zu zeigen für Basketball. Insofern haben wir uns entschlossen, jetzt kurze Tutorials, 15, 20, 25 Minuten maximal, Basketball 101 zu machen. Wir werden auch entsprechend im Blog dann reinschreiben, mit was sich die aktuelle Episode befasst. Und werden jetzt einfach mal systematisch nacheinander einfach abgehen, was so den Basketball ausmacht. Dann würde ich jetzt an Ralf übergeben und Ralf legt jetzt mal los mit euch. Wundert euch nicht, wir fangen im Urschleim an, aber es soll ja irgendwo für alle von Vorteil sein, die sich vielleicht irgendwann mal dafür interessieren. Genau, und deswegen, wenn wir schon beim Urschleim anfangen, fangen wir einfach mal mit dem Court, mit dem Platz an, um einfach mal so zu wissen, auf was so gespielt wird. Wobei das ist ja meistens dann eher so Parkett oder was in die Richtung der Stoff, aber darum soll es weniger gehen, sondern eher um die Maße. Die Länge eines Basketballplatzes von Korb zu Korb beträgt 28,65 Meter. Kleine Info, wir behandeln jetzt nur Regelwerk der NBA. Alles, was mit Europa zu tun hat, ist eher egal. Sollten es welche geben, die sich auch für den Frauenbasketball in den USA interessieren. Die haben aber dieselben Maße wie die Männer. Nur die Europäer springen da ein bisschen aus dem Rahmen, aber das nur mal so nebenbei. Ja, da wir jetzt da kurz die Länge hatten, brauchen wir natürlich auch die Breite vom Platz. Die ist 15,24 Meter. Man sollte vielleicht auch noch bei der Länge, fällt mir gerade ein, erwähnen, dass ja der Platz ja geteilt ist, wie sage ich mal, ein Fußballfeld. Eine Seite für die eine Mannschaft, andere Seite für die andere Mannschaft. Und ja, es gibt natürlich auch einen Basketballkorb. Dessen Höhe ist 3,05 Meter. Dann, wie einige, die das vielleicht manchmal gesehen haben, schon mitbekommen haben, gibt es ja auch immer so eine Art Halbkreislinie, von wo aus dann die Dreipunktwürfe erfolgen. Die Maße dieser Dreipunktlinie sind im Scheitelpunkt, also sprich direkt gegenüber vom Korb, 7,24 Meter. Und an den Ecken links und rechts auch wieder ausgehend vom Zentrum als vom Korb als Zentrum 6,70 Meter. Dann gibt es ja noch die Freiwurflinie, die ist ein bisschen näher zum Korb, die ist bei 4,57 Meter. Und die Freiwurflinie ist auch so ein bisschen für den sogenannten Paint, also alles, was sich unter dem Korb abspielt, was auch Post genannt wird, auch so eine Art Begrenzung, nämlich in der Länge. Und die Breite des Paints beträgt 3,68 Meter. Und jetzt möchte ich an Christoph zurück übergeben. Genau, wir haben jetzt also den Platz mal besprochen, jetzt schauen wir uns einfach mal so grundlegende Regeln an. Die erste, zumindest im amerikanischen Basketball, in der NBA, wird in 12-Minuten-Vierteln gespielt. Dazwischen ist meistens eine 5-minütige Pause. Die Halbzeitpause ist länger, die beträgt meistens 15 Minuten. Wir haben maximal 8 Timeouts, also Spielunterbrechungen. Da wird unterschieden zwischen Short- bzw. kurzen Timeouts und normalen Timeouts. Die kurzen Timeouts sind 20 Sekunden lang. Davon gibt es 2 an der Zahl im gesamten Spiel pro Team. Und man darf eine pro Halbzeit nehmen. Das heißt, eine in der ersten Hälfte, eine in der zweiten Hälfte macht 2. Zusätzlich hat jedes Team für das gesamte Spiel 6 Timeouts, die reguläre Länge haben. Die reguläre Länge in der NBA beträgt 100 Sekunden, in denen taktische Anweisungen gegeben werden. Timeouts, obwohl man das vielleicht gar nicht erwartet, können nur von Spielern auf dem Platz genommen werden. Auch wenn gesagt wird, der Coach called die Timeout, in 90% der Fälle oder in fast allen Fällen zeigt der Coach einem Spieler an, eine Timeout zu nehmen und er nimmt die. Timeouts können genommen werden bei sogenannten Deadball-Situationen, das heißt, wenn der Ball tot ist, also wenn der Ball im Aus ist, dann können beide Teams ein Timeout nehmen. Ansonsten können Timeouts, während die Uhr läuft, nur von Offensivspielern im Ballbesitz genommen werden. Das geht so weit, dass die Spieler auch diese Timeouts nehmen können, wenn sie im Ballbesitz ins Ausfallen. Gab es auch schon. oder wenn sie gedoppelt werden, also ansonsten halb quasi bewegungsunfähig sind. Wenn die Uhr läuft, darf kein Defensivspieler eine Timeout nehmen. Wir haben also gesagt 12 Minuten, 24 Minuten pro Halbzeit. Sollte am Ende dieser 48 Minuten regulärer Spielzeit kein Sieger feststehen, gehen wir in die Overtime. Und die ist jeweils 5 Minuten lang, zumindest in der NBA. Und es gibt so lange Timeouts, bis ein Sieger feststeht. Es gibt also im Basketball keine Unentschieden. So lange Overtimes. Ja. Du hast ja so lange Timeouts. Oh, so lange Overtimes, Ralf hat mich gerade korrigiert. Solange man kann, es wird so lange Overtimes geben, bis ein Sieger feststeht. Verzeihung für den freudischen Versprecher. Auswechslungen bei NBA-Teams sind unbegrenzt. Das bedeutet, ich kann den Spieler so oft ein- und auswechseln, wie ich mir das vorstelle. Mit der einzigen Begrenzung, die können nur in Deadball-Situationen erfolgen. Das heißt, wenn der Ball tot ist, beziehungsweise nach einer Auszeit, das hört ihr dann, also die Auswechslung wird in der NBA zumindest generell mit so einem speziellen Horn-Sound auch noch angekündigt. Und jetzt übergebe ich entsprechend wieder an Ralf. Genau. Ich werde mich jetzt mal so ein bisschen mit Grundregeln, sage ich jetzt mal, beschäftigen. Besonders wichtig im Ballbesitz. Aus der Schule kennt ihr das ja zum Beispiel schon ein bisschen mit dem Doppeltrippeln. Im Fachjargon halt auf Englisch Doppeltrippling genannt. Das heißt, man dribbelt ja den Ball ich versuche das jetzt mal ein bisschen bildlich zu erklären, aber ihr kennt es ja eigentlich aus dem Sport, mit der flachen Hand immer schön nach unten. Und sobald ihr mit beiden Händen dran seid, müsst ihr stoppen. Wenn ihr das nicht macht, wenn ihr dann wieder normal weiter trippelt, es ist ein Double-Tripling, dann gibt es ja den sogenannten Schrittfehler, im Fachjargon Traveling genannt. Ihr dürft also, wenn ihr aufhört mit Trippeln, maximal 2 Schritte machen. Das heißt aber nicht, 2 Schritte auf einmal ist ein Schritt. Nein, wenn ihr stehen bleibt mit beiden Füßen auf dem Boden, bleibt ihr stehen. Oder wenn ihr zum Korbleger anlegt, ein Schritt und beim zweiten Schritt müsst ihr abspringen. Als nächstes muss man auch im Basketball beachten, wie lange der Ballvortrag zu gehen hat. Sprich, wenn jetzt nach einem Korberfolg der Ball wieder eingeworfen wird von der angreifenden Mannschaft, hat derjenige, der den Ballvortrag macht, maximal 8 Sekunden Zeit, um über die Mittellinie zu kommen. Erfolgt dies nicht, ist es ein sogenannter Turnover. Das heißt, der Ballbesitz dreht sich, jetzt mal ganz einfach gesprochen. Neben dieser 8 Sekunden Regel für den Ballvortrag gibt es aber auch noch die sogenannte Shot Clock, also eine Wurfuhr. Die beträgt 24 Sekunden. Für die NBA, wieder beachten, für die NBA. Genau. Die Zeit zählt ab dem Einwurf, sprich nach dem Korb, beziehungsweise wenn der Ball ins Aus kam, es kam zu einem Turnover, zu dem Ballbesitzwechsel, also sprich, wenn der Angriff initiiert wird, wenn er beginnt. Ab da zählen die 24 Sekunden und das zählt sozusagen dann immer, also sprich, man wirft, der Ball geht an den Ring, springt wieder zurück. Die angreifende Mannschaft holt ihn sich wieder mit einem sogenannten Offensiv-Rebound. Geht die Zeit wieder von vorne los. Dann muss man aber auch noch beachten, in diesem sogenannten Post darf man sich nicht ewig aufhalten. Weil ansonsten könnte man ja als Mannschaft in einer Taktik sagen, ich parke jetzt meinen Spieler da unten so lange, bis der verdammt nochmal den Ball kriegt oder halt auf den Offensiv-Rebound wartet. Dasselbe könnte die Defense sein. Die könnte sagen, wir stellen jetzt alle da rein, lassen die von draußen werfen, aber das will man nicht. Das bedeutet, man darf sowohl die Offensive als auch die Defensive maximal 3 Sekunden in diesem Bereich sein. Kleiner Hinweis für diejenigen, die das halt noch nie so richtig gehört haben, deswegen auch der Name Paint, das ist immer so dieser farbige Bereich unter dem Korb. Die Maße habt ihr schon gehört, so ein kleines Rechteck. Wenn eine der beiden Mannschaften diese Regel mit den 3 Sekunden verletzt, gibt es 2 Möglichkeiten. Erfolgt die Verletzung durch die zu verteidigende Mannschaft, gibt es einen technischen Freiwurf und dann wieder einen neuen Einwurf für die angreifende Mannschaft. Kleiner Hinweis, technischer Freiwurf im Unterschied zu einem normalen ist ganz einfach. Der Ball wird von der Freiwurflinie geworfen, aber im Vergleich zu einem normalen Freiwurf steht kein Spieler oder keine Spieler bereit, einen Rebound zu holen. Das ist eigentlich schon der einzige Unterschied. Die Begründung ist ganz klar. Der Ballbesitz bleibt bei der Mannschaft, die den Angriff gerade hatte. Wenn die angreifende Mannschaft diese Regel verletzt mit den drei Sekunden, ist es ein bisschen einfacher. Da gibt es einfach nur einen Ballbesitzwechsel. Neben diesen Zeitregeln gibt es noch eine Regel, die besagt, man darf 5 Sekunden lang nicht stillstehen. Meistens wenn man jetzt nicht gerade eng gedeckt wird, umgeht man das einfach durch den sogenannten Sternschritt, den ihr, gehe ich jetzt einfach mal von aus der Schule noch kennt. Sollte es eine Situation geben, dass der Spieler mit dem Ball sehr eng gedeckt wird, dass er keinen Sternschritt machen kann und maximal mit einem sehr artistischen Wurf versucht zu werfen, wenn er dies aber nicht tut und diese 5 Sekunden laufen ab, gibt es normalerweise einen sogenannten Jump Ball. Das heißt, die beiden Spieler stellen sich gegeneinander, so wie beim Spielbeginn, sage ich mal, und der Schiri wirft dann den Ball halt hoch und die beiden versuchen dann in der Luft jeweils den Ballbesitz sich zurückzuholen. Und die letzte Regel, auf die ich noch eingehen werde, ist die Regel des sogenannten Goaltendings. Der Sinn dahinter ist einfach so ein bisschen auf, ich sag's mal, den Wurf nicht illegal zu behindern oder den Korbversuch. Da gibt es mehrere Varianten. Die einfachste Variante, die man so kennt, vielleicht auch von Computerspielen, ist beim Block, also wenn der Ball zum Wurf, durch den Wurf zum Korb geht, hat er einen sogenannten Scheitelpunkt, wo er dann wieder runter geht. Der Ball darf bis zum Erreichen dieses Scheitelpunkts geblockt werden. Ist er in der fallenden Bewegung und wird da von der verteidigenden Mannschaft geblockt, also sprich weggeschlagen, ist es ein Goaltending, ist verboten, die angreifende Mannschaft kriegt 2 Punkte. Des Weiteren muss man aber auch noch beachten, der Ball wurde geworfen, er springt jetzt auf den Korb ein bisschen hin und her, darf auch nicht weggeschlagen werden. Auch wieder, wenn es die defensive Mannschaft macht, gibt es automatisch die 2 Punkte. Macht es aber die offensive Mannschaft, um, ich sage es jetzt einfach mal, die 2 Punkte zu sichern, gibt es keine Punkte und einfach nur einen Ballwechsel. Manchmal kann es aber auch passieren, in ganz, ganz seltenen Fällen, dass der Ball einfach ruhig auf dem Ring liegt. Und hier wird es ein bisschen tricky, finde ich. Das ist aber halt nun mal die Theorie. Wenn der Ball mit mehr als 50% seines Umfangs innerhalb, ich sag's mal, wenn man von oben drauf guckt, diesem Kreis von dem Ring ist, darf er nicht weggeschlagen werden. Oder gereboundet werden, genau. Wie gesagt, das ist sehr theoretisch, in der Realität sehr, sehr selten. Und man darf ja auch meistens riesengroß sein muss, denn der Ball fällt ja nicht runter, er liegt noch oben auf dem Korb drauf. Das heißt, man muss zumindest mit den Händen in der Lage sein, über den Korb und teilweise auch aus dem Standsprung über den Korb zu kommen. Genau. Solche Entscheidungen sind dann eher Sachen für den in dem Basketball sehr beliebten Videobeweis durch die Schiedsrichter. Das dauert dann manchmal eine Weile. Aber wie gesagt, das gibt es sehr selten, aber die Regel ist nun mal da. So, ich schließe unser 101, zumindest diese Ausgabe, jetzt noch mit Fouls, weil wir müssen ja die Regelgeschichte auch noch sinnvoll zu Ende bringen. Man sagt generell, dass Basketball ein körperloses Spiel ist oder sein soll, was natürlich Quatsch ist. In gewisser Hinsicht, ist ein Foul eine illegale Körperberührung oder eine Körperberührung, die halt den ballführenden Spieler in irgendeiner Art und Weise behindert, beziehungsweise im Fall eines Offensivfouls ist es, wenn der gegnerische Spieler stillsteht und ich als Offensiv, also seine Füße auch nicht bewegt, beide Füße fest auf dem Boden hat und ich als offensiver Spieler ihn quasi umrenne, also meinen Körper illegal einsetze, um mehr Raum zu verschaffen. Sollte der gegnerische Spieler sich allerdings bewegen, dann ist in 90% der Fälle das ein Defensivfoul, aus dem einfachen Grund, weil er dann seinen Körper benutzt, um mich irregulär zu behindern. Jedes Team hat 4 in Anführungszeichen freie Fouls pro Spiel, pro Viertel. Und das 5. Foul führt dann zum sogenannten Bonus, wie man zumindest in der NBA gerne sagt. Bonus Situation in Effekt, wenn man das mal gehört hat in der Live-Übertragung. Das bedeutet, ab dann wird jedes Foul geahndet, und zwar mit Freiwürfen. Die 4 freien Fouls, da wird entschieden, war das ein Wurffoul oder nicht. Wenn es kein Wurffoul war, dann gibt es in 90% der Fälle Turnover bzw. Einwurf für die Mannschaft, die gefoult wurde. Wenn es ein Wurffoul war, dann kommt man an die Freiwurflinie. Aber wie gesagt, ab dem 5. Foul, die Bonus Situation in Effekt, immer Freiwurf. Jeder Spieler darf pro Spiel maximal 6 Personal Fouls machen. Das heißt, das 6. bedeutet automatisch Disqualifikation vom Spiel. Das heißt, es gibt ein Foul-Limit in dem Fall. Dann haben wir die Spezialität der sogenannten Technical Fouls, also technischen Fouls. Die Technical Fouls sind in 90% der Fälle Regelverstöße, die Ralf gerade schon angesprochen hat. Zum Beispiel ein Spieler, der besonders häufig bestimmte Regeln verletzt, technisches Foul kassieren. Meistens sagt man, das ist unsportsmanlike conduct, also unsportliches Verhalten. Das kann übrigens auch gegen Trainer ausgesprochen werden. Und zwei technische Fouls im Spiel und man wird automatisch vom Spiel disqualifiziert. Deswegen, wenn man das häufiger sieht, also früher war es noch häufiger, heutzutage nicht mehr ganz, wenn man bestimmte Spieler hat, Rasheed Wallace, aber auch bestimmte Trainer wie Derek Fisher und Jason Kidd, die sehr gerne mit Schiedsrichtern argumentieren. Der Schiedsrichter gibt mir ein technisches Foul, 90% der Fälle werden Derek Fisher, Jason Kidd und Rasheed Wallace danach aber nicht aufhören. Dementsprechend ging es ein zweites und fliegen damit automatisch aus dem Spiel raus. Dann gibt es sogenannte extreme Fouls, beziehungsweise die werden als extrem angesehen, die sogenannten Flagrant Fouls. Woher die kommen, darauf werden wir vielleicht in einer historischen Episode nochmal eingehen. Wichtig ist nur zu wissen, diese Fouls werden ausgesprochen, wenn die Schiedsrichter der Meinung sind, dass das Foul eine potenzielle Verletzungsgefahr darstellte. Und da wird unterschieden zwischen Flagrant 1, das bedeutet in den meisten Fällen, dass die Verletzungsgefahr im Bereich der Beine, der Arme und des Oberkörpers lag. Da kann man maximal 2 kassieren, beim zweiten ist man raus. Und Flagrant 1. Jedes Foul, das auf den Kopf abzielt, Ellbogen, Halten am Kopf, Schubsen vom Kopf, am Hals, alles in diesem Bereich ist definitiv Flagrant 2 und bedeutet in 99% der Fälle, also wenn es Flagrant 2 ist, 100%, aber wenn diese Situation vorkommt, wird es zu 99% Flagrant 2 geben, davon kann man nur 1 kriegen. Und das eine bedeutet automatisch Disqualifikation vom Spiel. Die Fouls resultieren häufig in Freiwürfen und die Freiwürfe, kann man sich ganz einfach merken, sind äquivalent zum Wert des Wurfversuchs. Das heißt, werfe ich innerhalb der Dreierlinie, bedeutet das automatisch 2 Punkte, also 2 Freiwürfe. Werfe ich außerhalb, sind es 3 Freiwürfe. Wenn mein Wurf allerdings erfolgreich war, trotz des Fouls, dann bekomme ich einen Bonuswurf und auch hier sagt man, und auch hier gibt es einen speziellen Begriff, den die Amerikaner gerne verwenden, and one oder Three-Point-Play oder im Fall eines positiven oder eines erfolgreichen Dreierwurfs trotz Fouls ist ein sogenanntes Four-Point-Play. Dementsprechend wisst ihr jetzt auch, was damit anzufangen ist, wenn Ralf oder ich das ansprechen. Und dann haben wir jetzt erstmal das Grundregelwerk der NBA und des amerikanischen Basketballs abgeschlossen. Und im nächsten Teil werden wir uns dann mal mit Spielerpositionen und dergleichen mehr, sicherlich auch Taktik zum Teil, befassen. Und hoffentlich hört ihr uns dann und kommentiert fleißig. Genau, und damit ist dann erstmal unsere erste, ich nenne sie mal Schulausgabe, abgeschlossen. I don't know what this is, B. No. Barbecue chicken alert. Oh, barbecue chicken alert. You can't guard this man. You marinate him. Marinate? You season him. Huh? And then you cook him. Barbecue chicken alert. He's going on a trip on a little rocket ship. A little lifestyle.